Erster im 30. Jahr, am 5. Tag des 4. Monats, befand ich mich bei den Gefangenen am Fluss Kebar, als sich plötzlich der Himmel öffnete und ich göttliche Visionen sah. Zweiter, dies geschah am 5. Tag des Monats, was genau das 5. Jahr nach der Wegführung des Königs Joachim war. Dritter, dort im Land der Chaldäer am Fluss Kebar sprach der Herr zu dem Priester Hesekiel, dem Sohn Buses, und die Macht des Herrn kam über ihn. Vierter, ich beobachtete, wie ein gewaltiger Sturmwind von Norden heranzog, während eine große Wolke mit loderndem Feuer und hellem Glanz erschien. Fünfte, mitten aus dem Feuer traten vier Gestalten hervor, die zwar wie Menschen aussahen, aber eine außergewöhnliche Form hatten. Sechster, jedes dieser Wesen besaß vier verschiedene Gesichter und hatte zudem vier Flügel an seinem Körper. Siebter, ihre Beine standen ganz gerade, während ihre Füße wie die Hufe eines Kalbes glänzten, als wären sie aus poliertem Metall gemacht. Achter, unter ihren Flügeln an allen vier Seiten konnte ich Menschenhände erkennen, während ihre Gesichter und Flügel ebenfalls nach vier Seiten ausgerichtet waren. Neunter, da ihre Flügel einander berührten, mussten sie sich beim Gehen nicht umdrehen, sondern jedes Wesen bewegte sich immer direkt geradeaus. Zehnter, ihre Gesichter sahen so aus, vorne war ein Menschengesicht, rechts ein Löwengesicht, links ein Stiergesicht und zudem ein Adlergesicht. Elfter, ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet, sodass zwei Flügel das Nachbarwesen berührten, während die anderen zwei Flügel ihre eigenen Körper bedeckten. Zwölfter, jedes Wesen ging immer geradeaus, weil sie dorthin folgten, wohin der Geist sie trieb, ohne sich dabei jemals umzuwenden. 13. Zwischen den Wesen sah es aus wie brennende Kohlen oder Fackeln, wobei das Feuer hell leuchtete und Blitze daraus hervorgingen. 14. Die Wesen bewegten sich so schnell hin und her, dass es wie das Aufblitzen eines Blitzes am Himmel wirkte. 15. Als ich die Wesen genauer betrachtete, bemerkte ich, dass neben jedem der vier Wesen ein Rad auf dem Boden stand. 16. Die Räder glänzten wie kostbare Edelsteine und waren so gebaut, dass es aussah, als befände sich ein Rad innerhalb eines anderen Rades. 17. Sie konnten sich in alle vier Richtungen bewegen, ohne dass sie sich beim Fahren drehen oder wenden mussten. 18. Die Felgen der Räder waren sehr hoch und beeindruckend, zudem waren sie bei allen vier Rädern ringsherum voller Augen. 19. Wenn die Wesen vorwärts gingen, bewegten sich die Räder neben ihnen mit, und wenn die Wesen vom Boden abhoben, stiegen auch die Räder auf. 20. Sie folgten dem Geist überall hin, wohin er sie führte, und die Räder hoben sich mit ihnen, weil der Geist der Wesen in den Rädern war. 21. Wenn die Wesen stehen blieben oder sich erhoben, taten die Räder genau dasselbe, da die Kraft der Wesen auch die Räder steuerte. 22. Über den Köpfen der Wesen war eine Fläche ausgebreitet, die wie glänzendes Kristall funkelte und sehr beeindruckend aussah. 23. Unter dieser Fläche waren ihre Flügel ausgestreckt, wobei jedes Wesen zwei Flügel zur Verbindung und zwei zur Bedeckung des Körpers nutzte. 24. Wenn sie sich bewegten, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel, das so laut wie das Tosen des Meeres oder wie eine große Armee klang. 25. Während sie stillstanden und ihre Flügel hängen ließen, erklang ein lautes Geräusch von oberhalb der glänzenden Fläche, die sich über ihren Köpfen befand. 26. Über dieser Fläche sah ich etwas, das wie ein Thron aus blauem Saphir aussah, und darauf saß eine Gestalt, die wie ein Mensch erschien. 27. Von der Hüfte aufwärts und abwärts sah die Gestalt wie glänzendes Metall und loderndes Feuer aus, das einen hellen Glanz verbreitete. 28. Dieser Glanz erinnerte an einen Regenbogen in den Wolken an einem Regentag und zeigte die Herrlichkeit des Herrn, weshalb ich mich zu Boden warf und eine Stimme sprechen hörte.